trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not, da alles mir ein kläglich Ende droht? Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not bewegt, so sonst nie zu schlummern pfleget. Du wiesest ja mit einem Sterne vor dem den Neubekehrten Weisen den rechten Weg zu reißen. Ach, leite mich durch deiner Augen Licht, weil dieser Weg nichts als Gefahr.